Ein Mann liegt am Boden. Sein Körper liegt unter einem Holzbalken wie unter Trümmern. Man sieht nur die Arme des Mannes und seinen Kopf. Er leidet. Aber er ist doch nicht allein. Ein Mann geht auf ihn zu, doch statt zu helfen, trägt er eine Kamera auf der Schulter, erleuchtet mit seinem grellen Kameralicht in die Dunkelheit hinein und filmt das Leid vor seinen Füßen. Beobachtet wird er von Schaulustigen am Rand, unbeteiligt, die Hände in den Hosentaschen. Zu sehen ist dieses ungewöhnliche Bild in der Stiftskirche in Bücken bei Nienburg. Es gehört zu einem modernen Kreuzweg. Station für Station wird hier das Leid der Passionsgeschichte Jesu vor Augen geführt. Jesus wird gefangen genommen, verurteilt, trägt sein Kreuz und stirbt. Der Künstler Pablo Hirndorf, geboren 1963, hat einen sehr aktuellen Bezug hineingemalt. An einer Kreuzwegstation stürzt Jesus unter der Last des Kreuzes und ein Kameramann filmt das Leid, hält einfach drauf, ohne Mitgefühl zu zeigen, wie auch die anderen unbeteiligten Beobachter am Rande. Letztes Jahr um diese Zeit zeigten die Kameras den mutwilligen Flugzeugabsturz. Ein Flugzeug ist gestartet und nicht angekommen. Menschen warteten vergeblich auf die Angehörigen. Sie kehrten nicht zurück, unter ihnen Schüler und Babys. Dieses Jahr die Flüchtlingskatastrophe und die durch unsinnige Kriege zerstörten Städte. Kreuzwegstationen. Im grellen Licht der Öffentlichkeit zeichnet sich ein Drama vor unseren Augen ab. Es reicht nicht, den Bildern der Kamera mit den Augen zu folgen. Unbeteiligt zuschauen ist nicht mehr möglich. Jeder Kreuzweg will immer das Herz berühren, fordert nicht nur ein Zusehen, fordert ein Mitleiden. Es ist Zeit des Schreckens und der Fassungslosigkeit. Dies ist ein Kreuzweg unserer Zeit, der uns vor Augen führt, wie zerbrechlich das Leben ist, aber auch, wie Menschen untereinander im Leid verbunden sind. Und so ein großes Flugzeug zerschellt in tausenden Kleinteilen und jedes dieser kleinsten Teile ist für die Feststellung des Absturzes wichtig. Und nur durch das Zusammensetzen all dieser kleinen Teile kann die Wahrheit gefunden werden. Nur wenn die Ursachen des Fliehens gelöst werden können, werden die Menschen in ihrer Heimat bleiben. Es geht da immer nur um so kleine Dinge. Karfreitag wird aber meistens auf die großen Gegenstände hingewiesen. Jesus am Kreuz, das ist richtig und das ist wichtig. Aber gerade Karfreitag gibt es so viele kleine Dinge, die meist nicht bedacht werden. So möchte ich heute über die kleinen Dinge neben dem Kreuz, die sich also auch bei der Kreuzigung abgespielt haben oder einfach nur da gewesen sind, zu euch sprechen. Diese kleinen Dinge neben dem Kreuz bezeichne ich einmal als Gaben Gottes. Und die werfen ein besonderes Licht auf Gottes gutes und auch großmütiges Herz. Denn diese kleinen Details lassen das große Kreuzesgeschehen für uns noch viel anschaulicher werden, denn in all dem sind wir, in all dem bist du gemeint, bist du angesprochen. Denn jede Gabe, jedes kleine Stück, was sich heute um das Kreuz herum abspielt, ist ein Beweis von Gottes Liebe. Aber keine Gabe zeigt Gottes Liebe besser als die Gaben neben dem Kreuz. Gottes Liebe wird durch diese vielen kleinen Dinge, die neben dem Kreuz sind, ganz besonders zum Ausdruck gebracht. Hast du diese Gaben schon jemals entdeckt? Hast du schon einmal bedacht, was das alles sein könnte? Es fängt ganz grausam an. Die Geißelung Jesu. Dann die Dornenkrone. Danach das Purpurgewand. Der Versuch, Jesus mit Wein, mit Galle zu betäuben. Und sie kreuzigten ihn. Mit Hammer und großen Nägeln, wobei nur in nachfolgenden Berichten, besonders aus der Begegnung mit Thomas, wissen wir, dass Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Zwei weitere Kreuze werden erwähnt. Das Schild mit der Aufschrift, das wird uns gleich noch beschäftigen. Sein Kleid wird durch vier geteilt. Sein Gewand war ein ungenähtes, in einem Stück gewebtes Kleidungsstück. Das Glücksspiel um Jesu Gewand fand statt, denn so sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das Wort Vertrauen kommt in der Stelle über den Wein mit dem Schwamm nicht vor, doch wir finden eine Wendung, die das Vertrauen leichter macht. Wenn wir Johannes 19, 28 lesen, danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. In diesem Vers gibt uns Johannes den Grund für die Worte Jesu an. Jesus Christus war am Karfreitag an der Erfüllung der Schrift gelegen. Das war ihm das Wichtigste. In der Tat, in der Passion werden immer wieder von der Erfüllung der Schrift ist immer wieder die Rede. Dort werden auch Essig und Rohr genannt, da Ysop im Heiligen Land nicht natürlich vorkommt und man auch aus ihm auch kein Rohr herstellen kann, handelt es sich dabei jedoch wahrscheinlich um eine andere, bisher noch unbekannte Pflanze. Essig ist wohl eins der ältesten Heilmittel, die es gibt. Schon die alten Ägypter schätzten am Essig seine säuerliche Frische und seine Wirkung gegen Krankheitskeime. Die Römer pflegten den Essig zur Erfrischung und aus medizinischen Gründen zu trinken. Jeder Legionär, also jeder Soldat, hatte ein Fläschchen Essig in seinem Gepäck. In diesem Zusammenhang gewinnt die Szene einen ganz anderen Sinn. Erstaunlicherweise wurde die Essigsäure damals in Bleitöpfen oder mit bleihaltigen Glasuren verzierten Keramikgefäßen aufbewahrt. Essig reagiert jedoch mit Blei, wie auch die Römer wussten, und dabei entsteht Bleiacetat. Dieses Salz der Essigsäure ist gut in Wasser löslich, schmeckt süß und wird deshalb Bleizucker genannt. Aber Bleizucker ist giftig. Da man in den Skeletten und Zähnen der alten Römer viel Blei gefunden hat, nimmt man heute an, dass eine allgemein verbreitete Bleivergiftung der Bevölkerung mit zum Untergang des Römischen Reiches beigetragen hat. Das sind Dinge, die man jetzt in der Archäologie erforscht. Die Karfreitagstexte sprechen von einem Speer, sprechen von Blut und Wasser. Die Beine Jesu wurden nicht gebrochen, damit die Schrift erfüllt würde, ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. 2. Mose 12, 46. Ein Soldat stieß Jesus einen Speer in die Seite, damit die Bibelstelle erfüllt wird, in der es heißt, sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben. Sacharja 12. Und am Ostermorgen, Johannes berichtet, dass die Jünger fassungslos vor dem leeren Grab standen, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Warum wird dauernd auf die Schrift hingewiesen? Wusstest du, dass Christus während seines Lebens 332 eindeutige Prophezeiungen des Alten Testamentes erfüllte? Eine Riesensumme. Warum? Damit er dir sagt, ich bin es, ich bin der Messias, ich bin der, von dem im Alten Testament laufend berichtet wird. Schaut mich an, ich bin es, ich bin der Messias. Deshalb weist Jesus immer wieder auf die Schrift hin. Warum war Jesus in seinen letzten Augenblicken entschlossen, die Voraussetzungen, die Voraussagen der ganzen Propheten zu erfüllen? Weil er wusste, dass wir so viel Fragezeichen haben, weil er wusste, dass wir immer wieder zweifeln würden, weil er das wusste. Und weil er nicht wollte, dass unser Verstand uns daran hindert, ihn mit dem Herzen zu lieben, benutzte er seine letzten Augenblicke, um uns Beweise dafür zu liefern, dass er wirklich der Messias ist, dass er dein Retter ist. Deshalb weist Jesus am Karfreitag in einer solchen geballten Form darauf hin, dass die Schrift erfüllt wird. Ich habe mal alle vom Karfreitagsgeschehen aufgeführten kleinen Dinge zusammengefasst und aufgelistet. Ich habe das ausgedruckt für dich dabei. Können wir am Schluss des Gottesdienstes gerne verteilen oder könnt ihr bei mir abholen. Jesus Christus erfüllte gezielt Jahrhunderte alte Prophezeiungen. Jede wichtige Einzelheit der großen Tragödie wurde im Voraus aufgeschrieben. So auch Myrrhe und Aloe. Am Kreuz erhielt Jesus mit Myrrhe gemischten Wein zur Schmerzlinderung angeboten. Und bei der Grablegung Christi spendete der Pharisäer Nikodemus 100 Pfund Aloe und Myrrhe. Der hat ein Vermögen dafür ausgegeben. Kleidung für die Beerdigung, die wog ungefähr 50 Kilogramm. Aloe ist immerhin ein Entzündungshemmer. Der Karfreitag ist in allen vier Evangelien sehr detailliert aufgeführt. Immer wird auf die großen Dinge hingewiesen. Ich denke, die kleinen ebenso aufgeführten Dinge sind aber genauso wichtig. Und ich bin der Meinung, jeder von uns spürt, wenn er eigentlich etwas machen sollte, was der Partner von ihm erwartet. Manchmal tut er oder manchmal tut sie das jedoch nicht und der Haussegen hängt schief. Man versteht einen Hinweis des Partners nicht. Peinlich ist es, wenn der Hinweis dann vielleicht ein zweites Mal in einen etwas schärferen Ton kommt und man immer noch nicht reagiert, weil wir begriffsstutzig sind. So vielleicht auch in unserem Verhältnis mit Gott. Wir sind begriffsstutzig. Auch Gott weiß, dass wir oftmals Zeichen und Hinweise nicht erkennen. Aber vielleicht hat gerade deshalb hat uns Gott so viele gegeben. Der Regenbogen nach der Flut bedeutet Gottes Bund mit den Menschen. Die Sterne sind ein Bild für die Größe Gottes und seiner Unendlichkeit. Das Abendmahl ist ein Zeichen seines Todes und Auferstehens. Die Taufe ist ein Zeichen für unsere neue Geburt. Jedes dieser Zeichen ist ein Sinnbild für eine größere geistliche Wahrheit, die wir auch wirklich aufnehmen können und erleben können. Das wichtigste und vielleicht faszinierendste Zeichen jedoch wurde am Kreuz angebracht. Ein dreisprachiges, mit der Hand gemaltes, mit der Hand geschriebenes, von Rom in Auftrag gegebenes Zeichen. Johannes 19, die Verse 19 bis 22. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin ein König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Das Schild mit der Aufschrift. Warum wird ein Schild mit einer Aufschrift über dem Kopf von Jesus angebracht? Warum störte der Wortlaut die Juden? Warum weigerte sich Pilatus, den Wortlaut zu ändern? Warum wurde der Text in drei Sprachen geschrieben? Warum ist dieses Detail so ausführlich in allen vier Evangelien erwähnt? Bewegen dich beim Bibellesen solche Fragen nicht auch? Es wird sicher viele theologische Antworten geben, aber für mich und ich denke mal für dich, für uns, hat es eine wichtige Bedeutung. Könnte es sein, dass dieses Stück Holz ein Bild von Gottes Liebe und Hingabe ist? Ein Symbol seines Leidens, das der Welt von seinem Sohn erzählt? Eine Erinnerung daran, dass Gott alles tut, was erforderlich ist, damit du die Botschaft dieses Zeichens verstehst? Ich denke, dass die Aufschrift zwei Wahrheiten über Gottes Wunsch, die Welt zu erreichen, aufzeigt. Zum einen, es gibt niemanden, hört das bitte, es gibt wirklich niemanden, den Gott nicht gebrauchen will. Im Lukas-Evangelium 23, 42 wird uns sehr deutlich beschrieben, dass dieses Schild mit der Aufschrift sofort Frucht bringt für die Ewigkeit. Wie ist die Reaktion des einen Verbrechers? Wenige Augenblicke vor seinem eigenen Tod inmitten rasender Schmerzen wendet der eine Verbrecher sich um und sagt, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Welch interessante Wortwahl. Er fleht nicht, rette mich. Er bettelt nicht, erbarme dich meiner Seele. Nein, er spricht wie ein Diener zu seinem König. Warum? Warum nimmt er Bezug auf Jesu Reich? Hat er Jesus sprechen hören? Wusste er, was Jesus gelehrt hatte? Ich denke mal, das ist eher unwahrscheinlich, denn ein Verbrecher meidet den öffentlichen Bereich meist mehr, den Jesus ja so sehr liebte. Ich bin sicher, er hat die Aufschrift auf dem Schild gelesen, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Lukas sieht hier einen Zusammenhang zwischen dem Schild und der Bitte. In Lukas 23 heißt es, aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Der Verbrecher weiß, dass er in der Klemme sitzt. Er dreht den Kopf und sieht die Ausrufung eines Königs und bittet einen König um Hilfe. So einfach könnte es gewesen sein. Das bedeutet, dieses Zeichen, dieses Schild mit der Aufschrift, ist der allererste Informationsträger, mit dem die Botschaft vom Kreuz verkündet wird. Unzählige andere folgten, Zeitungen und Radiosendungen, Bücher und Hochglanzmagazine, Gottesdienste, Bibelstunden, Großevangelisation, Kinderbibelwochen, Filme, Videos, DVDs und was nicht alles. Aber eine unbearbeitete, ganz einfache Holztafel kam ihnen allen zuvor. Wegen dieser Aufschrift, wegen dieses Zeichens wurde ein Mensch errettet. Alles nur, weil irgendjemand, und darauf kommen wir gleich noch, ein Zeichen an einem Kreuz befestigte, weil er den Befehl dazu hatte. Wenige Stunden später, der Verbrecher im Aufnahmezentrum des Himmels, stellt euch das einmal vor, könnte sich das so angehört haben? Setzen Sie sich. Ist das an? Nun erzählen Sie mir, Herr Verbrecher, wie sind Sie denn gerettet worden? Naja, ich bat einfach Jesus in sein im Reich an mich zu denken. Freilich dachte ich nicht, dass es so schnell gehen würde. Verstehe. Und wie haben Sie gewusst, dass er ein König ist? Oh, da war ein Zeichen, ein Schild über seinem Kopf. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Ich glaubte dem Zeichen und hier bin ich. Glaubte an ein Zeichen. So ist es. Das Zeichen, die Aufschrift, wurde, glaube ich, von einem Typ, der Johannes hieß, angebracht. Sicherlich nicht. Vielleicht war es dieser andere Jünger, Petrus. Ausgeschlossen, Petrus war es nicht. Welcher Nachfolger war es dann? Nun, wenn Sie es wirklich wissen wollen, das Zeichen, die Aufschrift, das war die Idee von Pilatus. Sag bloß. Was? Pilatus? Kein Grund zum Staunen. Gott gebrauchte einen Dornbusch, um Mose zu rufen, und einen Esel, um einen Propheten zu überzeugen. Um Jonas Aufmerksamkeit zu gewinnen, gebrauchte Gott einen großen Fisch. Es gibt niemanden, den er nicht gebrauchen kann. Nun, das wär's dann. Geben Sie dieses Schreiben dann am nächsten Schalter ab. Und dann folgen Sie einfach dem Zeichen. Pilatus hatte nicht die Absicht, das Evangelium zu verbreiten. Überhaupt nicht. Pilatus wollte mit dem Zeichen die Juden bedrohen und verspotten. Doch Gott hatte eine andere Idee. Pilatus war Gottes Werkzeug. Für die Verbreitung des Evangeliums, ohne es selbst zu wissen, wurde er zum Schreibgehilfen des Himmels. Er nahm das Diktat von Gott in Empfang und schrieb es auf eine Holztafel oder hat es schreiben lassen. Und diese Aufschrift veränderte das Schicksal eines Lesers. Kennt ihr die Biografie des Schriftstellers C.S. Lewis? C.S. Lewis, der bedeutendste Schriftsteller des 20. Jahrhunderts im evangelikalen Bereich, durch den so sehr viele Menschen durch seine fantastischen Bücher angesprochen wurden und zu Christen wurden. C.S. Lewis ist Professor in Oxford, Geisteswissenschaften und weit davon entfernt, Christ zu sein. Aus Überzeugung Agnostiker. Sein Kollege an der Uni Oxford, ein gewisser T.D. Weldon, ein intellektueller, zynischer, ungläubiger Mensch, machte eines Tages eine Bemerkung, die das Leben von Lewis total verändern sollte. Weldon setzte sich gerade mit einer Untersuchung auseinander, in der ein Theologe die Evangelien verteidigte. Und Weldon sagte, eigenartig. Und das sagte er so, wie nur ein Engländer es sagen kann, eigenartig dieser Unsinn von einem sterbenden Gott. Es klingt fast, als sei es tatsächlich geschehen. Lewis konnte kaum glauben, was er gehört hatte. Zunächst fragte er sich, ob Weldon betrunken war. Diese Aussage, obwohl sie auf dem Stegreif und beiläufig ausgesprochen wurde, genügte, um Lewis in den Gedanken zu wecken, dass Jesus womöglich tatsächlich der ist, was er behauptete. Weldon hatte dies keinesfalls beabsichtigt, denn er selbst war nicht gläubig. Einer seiner Biographen schrieb, dass er über alle Glaubensbekenntnisse und fast alle positiven Standpunkte spottete. Lewis schrieb, dass Weldon glaubte, dass er alles durchschaut hat und allen Dingen auf den Grund gegangen ist, wie Lewis war zu der Zeit Agnostiker. Aber eines Tages machte Weldon eine Bemerkung, die das Leben von Lewis in eine neue Bahn lenkte. Ein ungläubiger Mensch sagt etwas und ein anderer wird dadurch Christ. Ein Verbrecher wird durch einen Menschen, der Christus ablehnte, zu Christus geführt. Ein Gelehrter wird durch einen Menschen, der nicht an Christus glaubte, zu Christus geführt. Es gibt niemanden, den Gott nicht gebrauchen will. Und das Zweite, es gibt auch keine Sprache, die Gott nicht spricht. Jeder, der zufällig vorbeikam, konnte die Aufschrift lesen, denn jeder, der vorbeikam, konnte Hebräisch, Latein oder Griechisch. die drei Hauptsprachen der Antike. Hebräisch war die Sprache Israels und damit die Sprache der Religion. Latein war die Sprache der Römer, die Sprache des Gesetzes und der Regierung. Und Griechisch war die Sprache Griechenlands, die Sprache der Kultur. Christus wurde in allen diesen Sprachen zum König erklärt. Gott hatte für jeden eine Botschaft: Christus ist König. Die Botschaft war die Welt dieselbe, doch die Sprachen waren unterschiedlich. Da Jesus König für alle Völker ist, sollte die Botschaft in allen Sprachen aller Völker abgefasst sein. Es gibt keine Sprache, die er nicht spricht. Das führt zu einer nachdenkenswerten Frage. Welche Sprache spricht er mit dir? Ich denke jetzt nicht an eine Mundart oder an einen Dialekt, sondern an das alltägliche Drama deines Lebens. Gott spricht, das wissen wir, und hier bin ich der Überzeugung, wir haben alle sehr deutlich in so vielen Situationen Gott zu uns sprechen hören. Er spricht zu uns immer in der Sprache, die wir verstehen. Es gibt Zeiten, in denen er die Sprache des Überflusses spricht. Ist dein Bauch gefüllt? Sind deine Rechnungen bezahlt? Hast du das nötige Kleingeld in der Tasche? Sei nicht so stolz auf das, was du hast, damit du nicht überhörst, was du hören musst. Könnte es sein, dass du viel hast, damit du viel weitergeben kannst? Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. 2. Korintherbrief. Spricht Gott die Sprache des Überflusses? Wir haben es am liebsten, wenn er diese Sprache des Überflusses spricht, aber das tut er nicht immer. Hörst du die Sprache der Not? Wir kennen die lieben Gemeindeglieder, Familienangehörigen und Freunde, wo große Not ist. Schwere Krankheiten belasten nicht immer nur den damit belasteten Menschen. Oder wie steht es mit der Sprache des Leidens? Das ist eine Mundart, die wir am liebsten meiden. Aber wir alle wissen, wie klar Gott auf Krankenhausfluren und an Krankenhausbetten spricht. Nichts scheint unser Ohr aufmerksam für Gottes Wort zu machen als ein schwacher Körper. Und dann die Sprache der Bewahrung. Heute Morgen auf der Fahrt hierher, wir sind bewahrt, hierher angekommen, trotz des schlechten Wetters und auf der Autobahn bei diesem Regen, die Sicht ist nicht besonders gut. Gott spricht alle Sprachen, auch deine, denn er sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Psalm 32, Vers 8. Werden wir nicht geradezu gedrängt, Weisung von seinem Munde, wie es in Hiob 22 heißt, anzunehmen? Also, welche Sprache spricht Gott mit dir? Oder bist du nicht froh darüber, dass er spricht? Bist du nicht dankbar, dass ihm so viel an dir liegt, dass er zu dir spricht? Durch was auch immer. Unser Vater Gott hat jedenfalls gelernt, deine Sprache zu sprechen, denn in Matthäus 13, Vers 11 heißt es, euch ist's gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Dir ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Durch diesen Tag. Ist das nicht toll? Sollte nicht vielmehr ein Wort des Dankes angebracht sein? Und wenn du schon dabei bist, dann frage ihn bei dieser Gelegenheit, ob du vielleicht einige kleine Zeichen übersehen hast, die er dir geschickt hat. Denn ich denke, es ist folgenschwer, wenn du den Fingerzeig deiner Ehefrau oder deines Ehemanns bezüglich der geforderten Aufgaben übersiehst. Doch es ist viel folgenschwerer, ein Fingerzeig Gottes, der dein Leben in Ewigkeit betrifft, zu übersehen. Ich möchte mit uns beten. Herr unser Gott, hab herzlich Dank, dass du diesen Tag uns geschenkt hast, damit wir uns in besonderer Weise an das erinnern können, was du für uns getan hast. Und das Große ist dieses Kreuz auf diesem Hügel Golgatha, der nicht zu übersehen ist. Und von daher ist nichts wichtiger als dieses große Symbol des Kreuzes, was immer wieder deutlich macht, dass an dieser Stelle wirklich alle Schuld zwischen uns Menschen und Gott, deinem Vater, durch dich gesühnt ist. Aber auch die vielen kleinen Dinge, Herr, die du deutlich gemacht hast in deinen letzten Minuten, damit die Schrift erfüllt wird, damit du uns alle Zweifel nimmst, damit wir wirklich Ja sagen zu dir, damit wir an dich glauben, Herr. All das hast du getan und hast bis zur letzten Sekunde um unser Leben in deiner unendlich großen Liebe um uns gerungen. Herr, wir können dir nur Danke sagen. Amen.